Ja. Schön. Guten Abend, ich bin Uran Abci. Ich bin die Dienstabendessen auf der Seestation und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ja, nehmen Sie bitte Platz. Am Ende des Gesprächs können Sie mir Fragen stellen, wenn Sie etwas nicht verstehen. Okay? Ja. Also, bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich ganz, ganz schnell ein paar allgemeine Fragen stellen. Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Ilona Klapproth. Ilona. Könnten Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname Ilona mit Ilona. Ilona. Jonas. Und der Nachname Klapproth mit KLAPPROTH. Klapproth. Ah, okay. Okay, Frau Klapproth. Ja. Ja. Wie alt sind Sie? 30 Jahre alt. 30 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Am 12. März 1992. Okay. Und wie groß sind Sie? 1,74 Meter. 74. Und wie viel wiegen Sie? 63 Kilo. 63 Kilo. Unter welcher Handynummer sind Sie erreichbar? Oh, meine Handynummer weiß ich gerade nicht, habe ich nicht im Kopf. Ich habe ein neues Handy, das muss ich gleich mal nachgucken. Okay, kein Problem, können Okay. wir später erledigen. Ja. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ein Kind, 3 Jahre alt. 3 Jahre alt. Ein Sohn oder ein Eine Mädchen? Tochter. Okay. Wer ist Ihr Hausarzt? Dr. Müller. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Lehrerin von Beruf. Okay. Frau Klapproth, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, ich habe seit 2 Tagen habe ich Bauchschmerzen und die sind jetzt doch in den letzten Stunden schlimmer geworden. Sind Ihre Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Die sind eher langsam aufgetreten. Langsam. Wo genau sind Ihre Schmerzen? Können Sie mir zeigen oder Ja, sagen? jetzt sind sie so rechts unten, ein bisschen unterhalb des Bauchnabels, ein bisschen mehr rechts. Am Anfang waren sie mehr in der Mitte des Bauches und sind dann aber so ein bisschen nach rechts unten gezogen. Jetzt unter Bauch rechts. Okay. Wie sind Ihre Schmerzen? Wie können Sie sich beschreiben? Stechen, drücken? Sind eher drückend, so, aber dauerhaft, so dauerhaft drückend. Ihre Beschwerden, Ihre Schmerzen sind immer da. Ja. Okay. Gibt es etwas, das die Beschwerden Lindert? lindert oder verstärkt? Ja. Ja, wenn ich mich auf die Seite lege, auf die rechte und die Knie etwas anziehe zum Bauch, ist es vielleicht etwas besser. Dann habe ich eine Wärmflasche ausprobiert, aber das war nicht so gut. Okay, haben Sie noch andere Beschwerden, noch begleitende Beschwerden? Haben Sie Erbrechen? Nein, aber mir ist übel. Ich habe so Brechreiz, aber bisher habe ich nicht gebrochen und habe keinen Appetit. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wenn 1 ein leichter Schmerz ist, 10 ein unerträglicher Schmerz ist. Oh, 7? 7. Ja. Können Sie Ihre Schmerzen bis Ende des Gesprächs aushalten? Ja, das geht. Das geht. Ja, das wäre besser, Frau Klaplot. Ja. Gibt es bestimmte Auslöser für die Beschwerden? Zum Beispiel Essen. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen? Nein, das glaube ich nicht. Also ich habe keinen Durchfall. Sonst, wenn man mal was Schlechtes gegessen hat, hat man vielleicht Durchfall, habe ich aber nicht. Nein, ich weiß, Essen glaube ich nicht. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich hatte sowas auch vorher noch nie. Okay. Haben Sie wegen dieser Schmerzen ein Medikament eingenommen? Eine Schmerztablette? Ja. Nein. Habe ich nicht. Nur mit der Wärmflasche habe ich, die Wärmflasche habe ich ausprobiert, aber das habe ich dann schnell wieder weggelegt, weil es dann eher schlimmer wurde. Okay. Haben Sie Fieber? Ja, ich habe gemessen, ich habe vorhin habe ich gemessen vor 2 Stunden 38,5. Im Mund habe ich gemessen, 38,5. Im Mund? Ja. Wie hoch? Könnten Sie bitte noch einmal? 38,5. Okay. Haben Sie Schüttelfrost? Wie bitte? Haben Sie Schüttelfrost? Schüttelfrost? So ein bisschen. Mir ist so ein bisschen, aber nicht so richtig Schüttelfrost. Hatte ich schon mal früher mal bei einer Grippe. Aber nicht so richtig. Aber mir ist warm. Okay. Schwitzen Sie in der Nacht stark? In der letzten Nacht habe ich etwas geschwitzt, was ich sonst eigentlich nicht tue. In der letzten Nacht, okay. Haben Sie in den letzten Monaten stark ungewollt ab- oder zugenommen? Gewicht, mein Körpergewicht? Nein, das habe ich gehalten. Wiege immer 63 Kilo. Wie immer. Wie ist Ihr Appetit? Hat sich Ihr Appetit verändert? Normalerweise ist der Appetit gut. Ich vertrage vom Essen her eigentlich auch alles bis auf Erdbeeren. Da habe ich eine Allergie. Aber seit gestern, seitdem ich die Schmerzen habe oder seit 2 Tagen, habe ich jetzt wenig gegessen. Da habe ich keinen Appetit. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang, mit dem Stuhlgang? Nein. Nee. Schlafen Sie gut? Normalerweise schlafe ich gut, aber die letzte Nacht habe ich nicht so gut geschlafen, wegen der Schmerzen. Okay. Gibt es in Ihrer Geschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Ich habe eine Unterfunktion der Schilddrüse. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Ja, dann nehme ich ein Medikament ein, das heißt L-Thyroxin 50. Und dann nehme ich eine Tablette morgens. Eine morgens, okay. Und noch andere Krankheiten haben Sie? Nein, ich sagte, also Allergie habe ich auf Erdbeeren und Kiwi. Die vertrage ich nicht, da kriege ich starken Ausschlag. Also Sie reagieren auf Erdbeere? Erdbeeren und Kiwi mit starkem Hautausschlag und Jucken. Wurden Sie schon einmal operiert? Als Kind wurde ich operiert an den Mandeln. Da war ich, glaube ich, 9 Jahre alt. Aber sonst bin ich noch nie operiert worden. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, haben Sie Impfbuch dabei? Nein, das habe ich nicht dabei. Das bringt mein Mann noch hinterher. Haben wir zu Hause eben nicht gefunden. Aber soweit ich weiß, bin ich gegen alle Impfungen, die hier in Europa Sinn machen, geimpft. Auch gegen Covid bin ich 3-mal geimpft. Ja, sehr gut, Frau Klaproth. Rauchen Sie? Nein, habe noch nie geraucht. Ja, sehr gut. Und trinken Sie Alkohol? Ja, aber selten. Vielleicht mal in der Woche, am Wochenende mal ein Glas Wein. Aber das ist nicht, ja, glaube ich, wenig. Ja. Ja, ich muss noch eine Frage stellen. Das ist eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen? Nein. Und gibt es in Ihrer näheren Verwandtschaft Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Mein Vater, der ist 62 Jahre alt, der hat eine schwere chronische Bronchitis, weil er lange, sehr lange geraucht hat. Und meine Mutter, die ist 61 Jahre alt, die hat stark brüchige Knochen und auch schon Knochenbrüche gehabt. Und sie hat Arthrose an der linken Hüfte. Die soll bald operiert werden. Gute Besserung, Frau Klaproth, für Ihre Mutter. Ja, dann habe ich noch einen Bruder. Der ist 28 Jahre alt und der hat eine chronische Darmentzündung. Chronische Darmentzündung. Ja. Und ja, Sie haben ein Kind, ist sie gesund? Ja, das Kind ist gesund. Das Kind ist fit. Ja. Ja, Sie arbeiten als Lehrerin. Ja. Ja. Und haben Sie viel Stress im Arbeit? Ja, der Beruf der Lehrerin ist anstrengend. Da habe ich auch manchmal viel Stress. Aber zurzeit geht es eigentlich. Es ist im Augenblick, ist das in der Schule nicht so viel. Corona ist jetzt vorbei in der Schule. So, das war sehr stressig mit Corona. Ja. Und wohnen Sie in einer Wohnung oder in einem eigenen Haus? Wir wohnen in einer Wohnung. Treiben Sie Sport? Ja, manchmal jogge ich etwas, 2-mal die Woche. So immer so eine Dreiviertelstunde. Und dann mache ich auch noch etwas Yoga. Yoga. Frau Klaproth, ich habe alle meine wichtigen Fragen gestellt. Und nehmen Sie bitte Platz im Wartezimmer. Ich werde mit meinem Oberarzt sprechen, wie wir weiter vorgehen. Haben Sie noch Fragen? Ja, was denken Sie, was das sein kann? Frau Klaproth, als Erste, wir haben immer drei Schritte, um eine Diagnose zu stellen. Also zuerst Anamnese, danach körperliche Untersuchung und operative Diagnostik. Ja, wir haben bisher nur Anamnese Gespräch durchgeführt. Okay. Ja, mit dem Oberarztgespräch, ich rufe Sie wieder an und ich informiere, okay, wie wir weiter vorgehen. Gut, machen wir so. Gut, danke. Dann brauchen Sie jetzt 5 Minuten, ein bisschen zum... Ich habe eine Frage. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, Sie sagten, die Schmerzen haben zur rechten Seite gewandert, ja? Ja, haben so in der Mitte angefangen und sind so ein bisschen nach rechts gegangen, so zwischen Nabel und Becken so ein bisschen, so rechts unten, ja. Aber strahlen sich die Schmerzen in irgendeine Richtung aus? Nein, nee. Nee, die bleiben da an der Stelle im Bauch. Ich habe eine Frage. Gewandert oder ausstrahlen, was Unterschied gibt es diese? Also Sie sind einmal begonnen, haben Sie mehr in der Mitte im Bauch. Ja. Da war das vor 2 Tagen. Und seit gestern sind Sie aus der Mitte so ein bisschen nach unten in den Bauch gegangen mehr. Da sind Sie etwas gewandert, der Schmerz. Aber ausstrahlen wäre ja mehr, wenn das in die Schulter strahlt oder in den Rücken oder ins Bein. Das wäre ausstrahlen, oder? Ja, meine Frage, welcher Unterschied gibt es? Gewandert und strahlen, ausstrahlen. Bei gewandert hat der Schmerz ursprünglich an einer anderen Stelle begonnen, ja, und hat sich dann innerhalb von Stunden verlagert, meinetwegen vom Nabel, vom Bauchnabel, hat er sich verlagert in den rechten Unterbauch. Dann ist er gewandert. Ja? Und wenn der Schmerz ausstrahlt, wie vielleicht bei der Gallenentzündung, da kann er in die Schulter ausstrahlen zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel Myokardinfarktus, Cholecystitis ausstrahlen, aber Appendicitis, Urolithiasis gewandert. Aber dann ist der Schmerz nicht gewandert, ne, sondern der strahlt aus. Vielleicht beim Herzinfarkt in die Unterkiefer so, oder in den linken Arm. Ja. Ne, dann strahlt er aus. Oder ein Bandscheibenvorfall hat einmal den Schmerz im Rücken, aber mitunter den Hauptschmerz im Bein. Ja. Ja, dann aber akute Appendicitis am Anfang Mittelbauch und dann rechten gewandert. Ja, dann ist er gewandert. Ja. Oder zum Beispiel Urolithiasis. Ja, kann auch sein, ja. Also wie gesagt, besonders bei Bauchbeschwerden gibt es ja häufiger, dass die Schmerzen mehr so von den Patienten im Mittelbauch empfunden werden und erst nach ein paar Stunden lokalisieren sie sich wirklich am Ort vielleicht des Geschehens, der Entzündung oder des... Ja. Vielen Dank. Bitte. Ich habe eine Frage. Haben Sie solche Schmerzen erstmal gehabt? Ja, sowas habe ich noch nie gehabt, so einen Schmerz. Wann haben Sie letzte Mal etwas gegessen? Vor vielleicht 10 Stunden habe ich etwas trockenes Brot gegessen und etwas Tee getrunken. Aber ich habe keinen guten Appetit. Jetzt. Ich habe nur Differentialdiagnose eine Frage gestellt. Sind die Schmerzen am Anfang, am Anfang eine Stuhlgang gehen oder gehen sie Gas ab? Ja, aber da habe ich nicht, ist nicht auffällig. Ich hatte den letzten Stuhlgang hatte ich vor 10 Stunden, 12 Stunden vielleicht, 12 Stunden. Aber der, Abgas? Der war relativ normal und alles, ja, auch ein bisschen Gase, aber das war alles normal. Da habe ich auch keine Schmerzen gehabt dabei bei den Stuhlgang. Nur Differentialdiagnose, diese Fragen müssen wir gestellt, Differentialdiagnose Ileus oder Stuhlverhalt. Ja, Stuhlverhalt, Wasser lassen, Stuhlgang, Wasser lassen, ist wichtig, denke ich. Ja, genau. Ja. Wann war der letzte Stuhlgang vielleicht? Wann? Ne? Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wie ist Ihre Regelblutung? Ja. Auf die Frage habe ich gewartet. Ja. Frauenanamnese, ja, sehr wichtig. Ja, die fehlte. Ja, für diese Patienten sehr wichtig, ja. Wir sehen einen Mann und eine Schiebe. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich muss mich demnächst schminken. Ja, aber das war. Aber das hätte ich als Oberarzt schon noch gefragt, auch bei der Vorstellung. Das mache ich gleich an den Fragesteller. Da steht hier bei mir als Name Sami. Ja. Sami war der Fragesteller. Ja. Das mache ich vielleicht gleich, wenn ich den Oberarzt spiele, ja? Okay. Gut. Ja, wie sieht's aus? Können wir? Ja. Gut. Herr Oberarzt, haben Sie Zeit für mich? Ich möchte Ihnen über eine neue Patientin berichten. Ja. Frau Ilona Klaproth ist eine 30-jährige Patientin, die sich bei uns wegen seit 2 Tagen bestehender, drückender, rechtzeitiger Bauchschmerzen vorgestellt. Die Patientin gab an, der Schmerz habe langsam begonnen. Die Schmerzen würden im Becken ausstrahlen in den rechten Unterbauch in den rechten Unterbauch ausstrahlen. Zusätzlich teilte sie mit, dass die Schmerzen 7 auf einer Schmerzskala seien. Darüber hinaus seien der Patientin die folgenden Begleitsymptome aufgefallen: Appetitlosigkeit, Übelkeit. Sie habe Fieber in dem Mund gemessen. Oral oder sublingual? Ja. Oral, ja. Hoch? Oral 38,5. Okay. Und sie habe Hypothyroide und sie nehme Hypothyreose? Hypothyreose? Ja. Hypothyreose. Sie nehme L-Toxin 50 milligram morgens ein. Hat die Patientin Risikofaktoren bezüglich Baucherkrankungen? Ist sie voroperiert am Bauch? Sie wurde operiert, ja. Tonsillektomie. Tonsillektomie, aber keine abdominellen OPs, keine Bauchoperation. Gut. Wann war bei der Patientin die letzte Periode? Okay. Vor 25 Tagen. 25 Tagen. Sie habe Allergie gegen Kiwi und Erdbeere und sie reagiere auf Hautausschlag. Mit Hautausschlag auf Kiwi und Erdbeeren, ja. Ja. Auch über eine Frage zur Gynäkologie. Hat die Patientin Fluorausfluss? Die Patientin hat seit 10 Tagen stärkeren Ausfluss. Ja, die Farbe und Intensität. Also ich bin jetzt eine Frau. Ja, ja. Okay. Die Farbe des Ausfluss oder Intensität und alle wichtig. Ja, okay. Da bitte dran denken. Bei der Anamnese bei einer Frau, bei den Beschwerden, wichtig, gynäkologische Anamnese. Gut. Und sie rauche nicht. Sie trinke ein Glas Wein am Wochenende. Okay. Sie nehme keine Drogen. Gibt es in der Familie bezüglich ihrer Symptomatik, gibt es da Risikofaktoren? Bruder, ihr Bruder habe chronische Darmentzündung. Wissen wir was über eine Diagnose bei dem Bruder? Ist es eine Colitis oder ein Morbus Crohn? Ist nicht bekannt. Ich musste auch fragen. Okay, gut. Aber die Patienten wissen das oft nicht genau, ne? Die Angehörigen. Gut. Gibt es Risikofaktoren bei den Eltern? Risikofaktoren? Ihre Mutter Arthrose linken Hüfte. Arthrose in der linken Hüfte? Ja, Arthrose. Cox-Arthrose. Eine Cox-Arthrose. Cox-Arthrose, ja. Arthrose? Ja. Cox-Arthrose links. Hat die Mutter sonst noch Risikofaktoren? Fraktur. Sie habe Fraktur. Ja, ihre Mutter habe Fraktur. Wir sagen frakturierende Osteoporose. Osteoporose? Ja? Ja. Und hat dadurch auch schon Knochenbrüche gehabt. Also eine frakturierende Osteoporose und eine Cox-Arthrose links. Hat der Vater eine chronische Erkrankung? Chronische Bronchitis. Ja, vielleicht ruhig den Namen COPD. Ja. In das Medizinische, ne? Wahrscheinlich COPD. Ja, wahrscheinlich COPD. Okay. Gut. Was ist jetzt Ihre Verdachtsdiagnose, Frau Kollegin? Ich ich gebe einen Verdacht auf Appendizitis. Ja, Verdacht auf Appendizitis? Ja. Okay. Jetzt hat die Differentialdiagnostisch? Differentialdiagnostik, Pankreatitis. Rechter Unterbauch, denken Sie an den rechten Unterbauch. Denken Sie dran, die Patientin hat verstärkten Fluor in den letzten Tagen? Vielleicht Cholelithiasis. Ja, was gibt es denn noch für ein Organ, was in der Nähe der Appendix ist? Der Frau. Also es könnte eine Eierstockentzündung sein oder eine Adnexitis. Ja, Adnexitis. Adnexitis. Muss man in diesem Falle stark dran denken. Es ist eine 30-jährige Frau, die seit 10 Tagen verstärkten Ausfluss hat, Fluor genitalis, und jetzt Entzündungszeichen hat und Bauchschmerzen hat. Und da liegen zwei Organe ziemlich nah beieinander, Appendix und die rechte Adnexe. Und denke ich, das sollten wir in den nächsten durch Untersuchungen versuchen herauszufinden, ob es jetzt eine Adnexitis ist oder eine Appendizitis. Wahrscheinlich brauchen wir dafür ein gynäkologisches Konsil. Wir sind ja nur die Abdominalchirurgen hier in der Aufnahme. Da müssten wir noch gynäkologisches Konsil anfordern. Aber jetzt erstmal die körperliche Untersuchung, eine Sonographie des Bauches, ein Notfalllabor mit Entzündungszeichen, Parametern. Und dann denke ich, muss die Patientin nüchtern bleiben. Nichts mehr oral nehmen, Infusion. Sie hat wahrscheinlich zu wenig getrunken in den letzten Stunden. Und wichtig ist, dass Sie darauf aufpassen und achten, dass Sie möglichst die Beschreibungen der Patientin, Ausfluss aus der Scheide, dem Oberarzt gegenüber als Fluor genitalis, Adnexitis, die Eierstockentzündung, dass Sie das umsetzen, Tonsillektomie oder die Knochenbrüche, dass Sie dann sagen, frakturierende Osteoporose und eine Hüftarthrose, dann eben dem Oberarzt sagen, eine Coxarthrose links. Das ist wichtig, dass Sie das umstellen von der Patientensprache in die medizinischen Ausdrücke. Und ich denke, Sie haben die Anamnese, fand ich, sonst sehr systematisch erhoben. Es fehlte nur die gynäkologische Anamnese. Ja, nur aber sehr wichtig. Ja, aber wenn ich wahrscheinlich hier jetzt als Frau gesessen hätte, hätten Sie mich das gefragt. Ja. Könnte es sein, dass die schwanger ist, zum Beispiel extrauterine Gravidität? Ja, ich habe gesagt, glaube ich, letzte Periode war vor 25 Tagen. Ne? Mhm. Ja, muss man alles ja in Erwägung ziehen. Deswegen würde ich auf alle Fälle ein gynäkologisches Konsil veranlassen. Ne? Ja. Was sagt der Moderator? Ich bin. Also, hallo. ja. Sehr gut. Okay. Ich habe eine Bitte. Können wir am nächsten Dienstag, können wir da ausnahmsweise um 19 Uhr machen? 19, okay. Ist das möglich? Ja, möglich. Um 19, ich 20 kann Uhr. Vorher, ich kann vorher nicht. Okay, 19 Uhr. Ja, gut. Dann wünsche ich weiter eine gute Vorbereitung für die Prüfung. Haben Sie schon einen Termin? Noch nicht. Am frühestens, es gibt noch 4 Monate. Okay. Dann können Sie noch üben, gerade dran denken. Patientensprache, medizinische Fachbegriffe. Ne? Ich glaube, das ist wichtig für die Prüfung. Eine Kollegin, eine Frage: Wie schreibt man Fluorgenitalis? Fluorgenitalis. Fluor schreibt sich F-L-U-O-R. Fluor, also F-L-U-O-R und dann neues Wort, Genitalis. Okay. Vielen Dank. Ja, gut.